Erster schließlich bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dass ihr so lebt, wie ihr es von uns gelernt habt, um Gott zu gefallen. Zweiter, ihr erinnert euch sicher an die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Dritter, es ist Gottes Wille, dass ihr heilig lebt und euch deshalb von jeder Art von sexueller Unmoral fernhaltet. Vierter, jeder von euch soll lernen, mit seinem eigenen Körper respektvoll und ehrenhaft umzugehen, anstatt sich von Trieben leiten zu lassen. Fünfter, ihr sollt nicht in leidenschaftlicher Gier leben, wie es die Menschen tun, die Gott und seinen Willen nicht kennen. Sechster, niemand darf seinen Mitmenschen in geschäftlichen Dingen betrügen oder ausnutzen, weil der Herr all diese Taten streng bestrafen wird. Siebter, Gott hat uns nämlich nicht dazu berufen, ein unreines Leben zu führen, sondern er möchte, dass wir heilig und aufrichtig sind. Achter, wer diese Regeln ablehnt, der weist nicht nur menschliche Lehren zurück, sondern er lehnt Gott ab, der euch seinen Heiligen Geist schenkt. Neunter, über die Liebe unter Geschwistern müssen wir euch eigentlich nicht schreiben, da Gott euch selbst beigebracht hat, einander zu lieben. Zehnter, tatsächlich zeigt ihr diese Liebe bereits allen Brüdern in ganz Mazedonien, aber wir ermutigen euch, darin noch besser zu werden. Elfter, bemüht euch darum, ein ruhiges Leben zu führen, eure eigenen Aufgaben zu erledigen und mit euren Händen zu arbeiten, wie wir es euch befohlen haben. Zwölfter, auf diese Weise werdet ihr von den Menschen außerhalb der Gemeinde respektiert und seid finanziell von niemandem abhängig. Dreizehnter, wir möchten euch auch über die Verstorbenen aufklären, damit ihr nicht so traurig seid wie die Menschen, die keine Hoffnung auf ein ewiges Leben haben. 14. Da wir glauben, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus zusammen mit ihm zum Leben führen. 15. Wir sagen euch im Namen des Herrn, dass wir, die bei seiner Ankunft noch leben, keinen Vorteil gegenüber den Verstorbenen haben werden. 16. Wenn das Signal gegeben wird und die Posaune Gottes erschallt, wird der Herr vom Himmel herabkommen, und zuerst werden die Toten auferstehen, die an Christus geglaubt haben. 17. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, zusammen mit ihnen in den Wolken dem Herrn entgegengeführt, damit wir für immer bei ihm sind. 18. Deshalb sollt ihr euch gegenseitig mit diesen Worten trösten und euch neuen Mut zusprechen.